Nun aber ist es etwas anderes, ob ich jemand vor dem Geldsturze eine Anzahl Kronen geliehen habe, bei deren Rückgabe nach dem Kriege ich nun einmal an der Entwertung und Wandlung der österreichisch-ungarischen Staatspapiere in ein deutsch-österreichisches mitverlieren muss, oder aber ob ich Geld und Vermögen dort angelegt habe, wo es in einem festen, proportionalen Verhältnisse zum Gesamtwerte stehend an seiner Proportionalität zu der nunmehr in der neuen Währung um ein Vielfaches gestiegenen Gesamtbewertung nicht im geringsten verloren hat. So ist es denn mehr als selbstverständlich, dass alle Hypotheken, erste und zweite Sätze auf Häuser und so weiter, an ihrem Proportionalwerte nichts verlieren dürfen. Wenngleich nun zwar in der Verzinsung die Werterhöhung der Objekte, etwa dank der Mietschutzgesetze, gar nicht oder nur wenig zum Ausdruck kommt, so muss doch die Höherwertigkeit, wie sie bei einem Verkaufe unweigerlich zutage tritt, unbedingt in der richtigen Proportion den hypothekaren Einlagen zugutekommen. Die vielen jüdischen Schieber, die in Wien Häuser erwerben, werden gewiss, ob der Ahnungslosigkeit heutiger Geschäftsgebarungen begeistert, namentlich belastete Objekte mit innigem Vergnügen zu erwerben trachten, da bis zum heutigen Tage niemand noch den Schwindel zu steuern versuchte, der darin läge, solche in österreichisch-ungarischer Krone eingezahlte Sätze nunmehr dem armen Geprellten in der heutigen Schwindelvaluta gleichziffrig auszuzahlen. In dieser ganzen erbärmlichen Wirrnis, aus der die beweglichen Weltvergewaltiger so herrlich Kapital schlagen, muss schleunigst Ordnung geschaffen werden. Ebenso geht es natürlich nicht an, dass ein Stammkapital irgendeines Unternehmens heutigen Tages, sei es durch Entnahmen, sei es durch Einzahlung der heutigen Schwindelkrone, in seinem proportionalen Gefüge irgend erschüttert werde. Hier muss das Gesetz zum Schutze des einheimischen Besitzes ebenso kategorisch als gebieterisch die Unantastbarkeit des der einstigen zu Buche stehenden österreichisch-ungarischen Firmenkapitals fordern, indes Reingewinn und Entnahmen nur auf dem Wege der Separatkonti geregelt werden dürfen. Dass vollends das ungeheure Schwindelmanöver, das darin besteht, dass ausländische Banken deutsch-österreichische Unternehmungen sanieren und in Aktiengesellschaften verwandeln, wodurch der Gesamtbetrieb als ein ausländischer bezeichnet wird und demnach ganz und gar der inländischen Besteuerung entzogen wird, eine Unmöglichkeit, einen Wahnwitz, ein Verbrechen an unserem unglückseligen Bettelstaate bedeutet, ist mehr als selbstverständlich. Das planmäßige Vorhaben des internationalen Geldmagnatentums geht zwar dahin, mit Hilfe all der angedeuteten Manöver unser unglückseliges Land ganz und gar auszusaugen und mit gierigen Krallen ihm die letzte Kraft und das Mark zu entpressen, doch aber darf der aus Lethargie, Dusel, Ratlosigkeit, Lähmung und Hypnose aufgescheuchte und aufgeschreckte deutsche Mensch nicht mehr länger wehrlos diesem entsetzlichen Schauspiele zusehen oder, genauer und trostloser gesagt, es in ahnungs- und verständnisloser Blödsichtigkeit übersehen. Deutsche Juristen, wenn ihr wenigen arischen Nationalökonomen, die ihr nicht seit je vollständig kritiklos im Banne der jüdischen Wirtschaftsordnung gestanden habt, erwacht aus hypnotischem Schlafe. Lasst uns zusammentreten zu einer raschen und entscheidend eingreifenden Gesetzgebung, die, wenn es auch noch immer nicht möglich sein sollte, durch ein internationales gemeinsames Vorgehen die vergiftenden Ursachen der allgemeinen heutigen wirtschaftlichen Notlage aus der Welt zu schaffen, doch wenigstens bemüht ist, deren verseuchende und todbringende Wirkungen, wenn schon nicht gänzlich zu beseitigen, so doch nach Tunlichkeit einzudämmen und anzuhalten. Deutsches Volksblatt, Wien, 24. Dezember 1920. Zweitens. Die Vermögensabgabe ist nun im vollen Gange. Ganz Wien hat sich den Kopf zerbrochen über die höchst subtilen Verordnungen und Verfügungen. Die Advokaturkanzleien werden überlaufen von Ahnungslosen, die sich Rat holten in der komplizierten Wirrnis dieser Geldmysterien. Das Bezeichnendste an all diesen Verfügungen ist der Schutz vor der Strafe der Steuerhinterziehung, der denjenigen gewährt wird, die wenigstens jetzt richtig einbekannten und brav vorauszahlten. Alles scheint in dem Gesetze vorgesehen zu sein, zu einer gerechten, progressiven Besteuerung. Aber worauf das Ganze hinausläuft, das kann der ahnungslose Arier nicht zwischen den Zeilen dieser weitschweifigen Verfügungen herauslesen. Umso deutlicher soll es hier gesagt werden. Am schwersten und am sichersten getroffen wird durch all diese Verfügung lediglich eines: das durch schaffende Arbeit erworbene Kapital. Der große Schwindel, der durch die entwertete, das heißt deutlicher und wahrhaftiger gesagt, gänzlich andersartige Währung begangen werden kann, besteht aber darin, dass die Vermögensbewertung vom 30. Juni 1920 ja bereits von einem Zeitpunkt ab vorgenommen wird, wo eine deutsch-österreichische Krone im Umlauf war, die mit der damaligen deutsch-ungarischen Krone nicht das Mindeste mehr zu schaffen hat, nichts als den zu unseliger Verwirrung gleichgebliebenen Namen. Die Wertbemessung nun etwa der Fabriksbestände und Waren ergibt einen um ein Vielfaches erhöhten Kapitalswert gegenüber dem zum Buch bestehenden der alten Kronenwährung gemessen. Von diesem ziffernmäßig mindestens fünffachen Werte nun sollen Vermögensabgaben geleistet werden.